Mit 16 habe ich meinen ersten eigenen Brief vom Jobcenter gekriegt. Ich solle doch bitte zu einem Beratungsgespräch kommen. Thema: meine zukünftige Ausbildung. Wenn ich nicht erschiene, würden sie meine Bezüge kürzen. Natürlich bekommen normale Kinder solche Briefe nicht. Bei ihnen geht man automatisch davon aus, dass sie die Schule mit dem Abitur abschließen. Ich habe meine Eltern angeschrien, als der Brief kam. Ihr seid arbeitslos, nicht ich. Dabei konnten sie ja nichts dafür, dass das Jobcenter schon Jugendliche in Schubladen steckt. Dass man ihnen noch vor dem 18. Geburtstag das Gefühl gibt, dass niemand von ihnen etwas erwartet, außer Unselbstständigkeit und Versagen. Ich habe es der Mühe meiner Eltern zu verdanken, dass ich noch nie in meinem Leben ein Jobcenter betreten musste, weil sie mich davor geschützt haben.